Da ist er wieder, der mittlerweile unregelmäßige Podcast zum japanischen Film Kinochiwa. Herzlich willkommen. Unser Memo erholt sich zur Stunde von den Strapazen und den Reizüberflutungen seines Amerika-Trips, hat aber zugesichert, dass er ab nächstem Mal wieder dabei sein wird. Daher darf ich heute wieder einen Gast bei uns begrüßen. Es ist wieder ein filmbegeisterter Michael, nämlich jener vom Podcast Das Kompendium des Unbehagens. Hallo Michael. Ja, hallo. Vielleicht möchtest du kurz einleitend etwas über dich oder nur über deinen Podcast erzählen. Ja, über mich gibt's gar nicht so viel zu erzählen. Ich studiere halt Japanologie und Medienwissenschaften und dementsprechend schlägt das sich auch ein bisschen auf dem Podcast nieder. Also da geht's prinzipiell um Filme, Bücher und Videospiele, aber irgendwie artete das dann auch so in Richtung alles, was uns gerade interessiert, aber weil fast jeder auch irgendwie Japanologe ist, immer mit so einem leichten Hang zu Japan. Okay, also Gespräche aus dem Japanologen-Kinderzimmer sozusagen. Genau. Okay. Ja. Ich habe ein paar Mal bei euch reingehört, es ist recht witzig. Also ich habe übrigens auch letztens eine Manga-Empfehlung von euch aufgegriffen, nämlich Billy Bat. Und hat es dir gefallen? Ich bin jetzt noch am Anfang, aber sehr, sehr, sehr interessant. Schön. Wäre ich von selber nicht drauf gekommen. wie immer bei unseren Gästen habe ich dich gebeten, dir ein paar Filme auszudenken, die wir heute besprechen könnten, und hat mich sehr gefreut, dass einer dabei war, den ich wieder mal vor Ewigkeiten gesehen habe, aber niemals vergessen habe. Es ist nämlich der Film Yentown, vielen vielleicht auch bekannt unter dem Titel Swallowtail Butterfly, der von einem Regisseur gemacht wurde, der in den 90er Jahren so plötzlich als das Wunderkind betitelt wurde in der japanischen Filmwelt, nämlich Shunji Iwai, der vom Fernsehen kommt, Fernsehfilme gemacht hat, was sehr untypisch ist in den 90er Jahren, und zusammen mit seinem Kameramann Noboru Shinoda, der leider frühzeitig verstorben ist, dann einen sehr eigenen ästhetischen Stil erfunden hat. Also er ist einer dieser Regisseure, bei dem man sofort sieht, dass es ein Shunji Iwai-Film ist, ja, also ein visuelles Trademark hat. Und er ist auch ein Regisseur, der ein oft wiederkehrendes Thema hat, nämlich so Coming of Age, Identitätssuche und solche Dinge. Und das ist auch vor allem in dem Film, den wir heute besprechen, ein ganz zentrales Element, nämlich der Film dreht sich um Einwanderer. Es geht hier um eine Gruppe von Menschen, die in einem Slum leben, das Aozora heißt, der blaue Himmel. Das ist ein sehr aufwendig gestaltetes Set aus Baracken, das auch also eine eigene Ästhetik hat und irgendwo in so einem Brachland liegt, vor einer Mega-City, die Yentown genannt wird. Liegt nahe, dass diese Stadt Tokio sein soll, das wird aber im Film nicht genau erklärt. Und in dieser Stadt leben jetzt Leute verschiedener Herkunft, verschiedener Nationalitäten. Und unsere zwei Hauptheldinnen heißen Ageha und Glikko. Und vielleicht möchtest du ein bisschen näher über die etwas erzählen. Ja, wir haben einmal die Ageha, die ja ursprünglich im Film eingeführt wird als namenloses Mädchen, deren Mutter gerade gestorben ist. Und sie gerät dann quasi an diese Glikko, die ist wiederum eine Prostituierte, die sich da irgendwie so mehr oder minder durchschlägt und sie dann so ein bisschen bei sich aufnimmt und sie dann halt auch in dieses Aozora mitnimmt. Und ganz kurz zu Glikko, ein relativ merkwürdiger Name, der daher kommt, dass es eine Süßigkeitenfirma in Japan gibt, die genauso heißt. Genau, und sie sagt auch immer, sie hat sich diesen Namen gegeben, weil japanische Salarymen oder japanische Männer im Allgemeinen aufwachsen, indem sie an Glikko lutschen. Genau, also das im Film sagt das ja eigentlich ihr Bruder. Okay, stimmt, ja. Und das macht es dann noch ein bisschen kurioser. Die Firma Glikko ist vielen wahrscheinlich bekannt über den Marathonläufer auf der Dotonbori in Osaka, was so ein typischer Treffpunkt ist für Leute, die sich da irgendwie verabreden. Aber es gibt auch die Süßigkeit Pocky, die ist so ein bisschen wie bei uns diese Mikado-Stäbchen, die hat bestimmt jeder schon mal gesehen. Ja, wie gesagt, die wurde halt nach diesen Süßigkeiten benannt. Und sie gibt da halt AGH ihren Namen nach einem Tattoo, das sie auf der Brust hat, halt von dem titelgebenden Schmetterling. Auf Deutsch ist es, glaube ich, ein Schwalbenschwanz. Ich glaube, es ist irgendein Ritter irgendwas Schmetterling. Es ist ein etwas ausgefalleneres Tier. Aber genau, diese Kliko hat eben ein sehr auffälliges Tattoo zwischen ihren Brüsten. Und der Grund dafür ist, dass sie meint, sie möchte anhand dieses Tattoos identifiziert werden, wenn sie einmal stirbt. Warum sie diesen Wunsch hat, das wird irgendwie, glaube ich, gleich am Anfang klar, wenn wir nämlich AGH zum ersten Mal sehen, während sie neben ihrer toten Mutter steht, die da als anonymer Kadaver ohne Namen auf einer Trage liegt und dann irgendwie abtransportiert wird von sehr rassistischen japanischen Bestattern. Ja? Also diese Bewohner von Aosora sind wirklich absolute Outcasts, Außenseiter. Ja, da kommt aber auch alles bunt zusammen. Da gibt es ja auch noch diesen schwarzen Boxer namens Arrow. Und die Gliko ist, sie ist eigentlich, glaube ich, Chinesin, kam mit ihrer mit ihren Brüdern rüber. Und die AGH, ich glaube, es wird nicht ganz geklärt. Es wird gar nicht geklärt. Also was AGH eigentlich ist. Ja, sie ist, man muss so sagen, der ganze Film ist über eigentlich in 4 oder 5 verschiedenen Sprachen gespielt. Also diese Figuren springen vom Japanischen ins Englische, über Mandarin, Kantonesisch und noch ein paar andere Sprachen, glaube ich. Und diese AGH spricht aber Japanisch, was sie in dieser Community extrem wertvoll macht, weil sie oft übersetzen muss für die anderen Bewohner. Und andererseits zeigt das aber auch gleich, dass sie eine Japanerin sein muss, aber trotzdem diese Nationalität scheinbar nicht hat, was ihre Identität ein Mysterium macht. Ja, also es wird auf jeden Fall erwähnt, dass sie in Japan geboren ist. Ne? Aber sie lebt halt schon immer in dieser Yentown und Yentown ist ja hier auch synonym für die Personen, die da leben. Genau, das muss man auch erklären. Also die Stadt, die eben vor diesem Slum liegt, wird Yentown genannt. Das hat den Hintergrund, dass in diesem Film eine Utopie gezeichnet wird, in dem der Yen die stärkste Währung der Welt ist und folglich diese Slumbewohner als wie Goldgräber dorthin kommen, um eben das große Geld zu verdienen. Aber das gefällt natürlich den Einwohnern nicht von Yentown, weshalb sie diese Einwohner Yentowns nennen. Und das ist jetzt eine etwas ungenaue Übersetzung, die notwendig ist, um das eben Zusehern, die den Film mit Untertiteln schauen, zu erklären. Nämlich in Wahrheit ist es so, dass dieses Yentown mit 2 Kanji, mit 2 Schriftzeichen geschrieben wird. Und du kannst dann, indem du das eine Schriftzeichen austauscht, zwar die Lesung beibehalten, Yentown, aber es bedeutet dann Yen-Diebe. Und das sind eben diese, oder so werden diese Einwohner von diesem Aosora-Slum gesehen von den Japanern. Genau, also da ist dann auch gleich die bisschen herablassende Perspektive wird da eigentlich gleich klar. Aber das wird im Film, glaube ich, auch nur im Intro einmal kurz gezeigt. Wir tauchen einmal die Kanji auf. Und ansonsten wird das, glaube ich, nicht weiter erwähnt, dass man halt diese, also zumindest bei der deutschen DVD stand dann halt nur drin, dass man sie halt Yentowns nennt, aber diese Differenzierung mit dem Kanji kam, glaube ich, nicht so ganz rüber. Jedenfalls haben wir diese beiden Figuren, die so eigentlich so ein bisschen die Hauptfiguren sind. Es kommt halt dazu noch der Fei Hong, der ist quasi, ja, Glikos Freund, Zuhälter, was auch immer, so ganz später wird er noch so eine Art Manager und die sind halt immer so ein bisschen drauf aus, gucken, wie man irgendwie Geld verdienen kann. Zu Anfang gibt's da irgendwie so eine Szene, wo sie einem Auto mit so Zwillen einen Platten schießen und dann fährt er da halt vor, dann verkaufen sie ihm neuen Reifen, klauen ihm währenddessen noch das Benzin, dass sie ihm hinterher noch das Benzin verkaufen können. Genau, also so, sie sind so Hustler, nicht? Und was auch also bezeichnend ist für diese Gruppe von Menschen, ist, dass sie sehr stark zusammenhalten und das unabhängig von ihrer Herkunft und auch teilweise unabhängig von ihrer Sprache, weil untereinander können die Leute gar nicht kommunizieren zum Teil und trotzdem halten sie zusammen, weil eine Sache treibt sie gemeinsam an, es ist nämlich der Yen. Und das ist hier eben ein zentrales Thema, dass diese ja, diese vagabunden, zigeunerartigen Leute hier im krassen Gegensatz zu der doch starren japanischen Gesellschaft stehen, wo irgendwie dieses warme Miteinander kaum stattfindet. Das ist alles irgendwie nur so, ja, unterkühlt und leidgenossenschaftartig. Und genau, und das zeigt sich eben auch durch diese ganz klare Trennung dieses Slums und dieser Megastadt. Und was auch ist, dass eben dieses Slum, es wirkt postapokalyptisch, ja, oder dystopisch, aber gleichzeitig ist es auch irgendwie utopisch, weil, also jetzt auch angesichts der momentanen geopolitischen Lage mit den Flüchtlingen und so weiter, wissen wir, dass das nicht ganz so reibungslos funktioniert, wenn Leute verschiedener Herkunft gezwungen sind, auf engem Raum miteinander zu leben. Ja, und gerade in Japan ist ja auch die große Einwandererfrage auch immer noch ein bisschen problematischer. Also da gibt's ja viele, die dem nicht so aufgeschlossen gegenüberstehen. Das stimmt, und der Film ist aber auch, wenn man sich den historischen Hintergrund anschaut, in einer Zeit entstanden, nachdem eben diese berühmt-berüchtigte Bubble Economy dann 1991 geplatzt ist, haben die Einwanderungszahlen in Japan trotzdem nicht abgenommen. Was sehr seltsam ist und was natürlich dann auch zu großen Problemen geführt hat, weil die Wirtschaft stetig bergab ging bis eigentlich heute und dann irgendwo diese ausländischen Arbeiter also gestrandet sind in Japan. Genau, das ist ja auch hier quasi thematisiert, zum Beispiel dieser Boxer, der kann halt gar nicht wieder nach Hause, weil er gar nicht genug Geld hat. Und da sieht man das und generell auch die ganze Wirtschaftsproblematik kommt ja irgendwann auch ganz gut rüber. Also später wollen sie einen, da greife ich jetzt ein bisschen vor, da wollen sie einen Club kaufen, dürfen aber alle selber den Vertrag nicht unterschreiben. Und dann holen sie quasi einen Japaner, der dann für sie einsteht und da unterschreibt und offiziell den Besitzer macht. Und da heißt es auch, sollte irgendwas mit dem Club passieren, dann bringt man den halt um und kassiert die Lebensversicherung und da hat man das Geld auch wieder raus. Da gibt's dann gar keine Probleme. Ganz kurz nochmal zurück zu der Geschichte. Und zwar, wie gesagt, die versuchen sich da ein bisschen durchzuschlagen und die gute Glico hat irgendwann einen Freier zu Besuch. Er ist offensichtlich Yakuza und er möchte gern auch die AGH und das finden die beiden nicht so toll. Es wird der besagte Boxer zur Hilfe gerufen, er ja boxt ihn aus dem Fenster und der Yakuza wird auch noch vom LKW überfahren. Dann müssen sie natürlich die Leiche verschwinden lassen und finden eine Audiokassette. Darauf ist erstmal das Lied My Way von Frank Sinatra, was auch so ein bisschen dann so musikalisches Thema des Films wird. Und sie finden darauf irgendwie die Möglichkeit, 1000-Yen-Scheine so umzubauen, dass ein Automat sie als 10.000-Yen-Scheine erkennt. Und daraufhin wollen sie halt irgendwie das große Geld machen in die Stadt, kaufen besagten Club und gründen eine Musikband, um groß rauszukommen. Sie gründen dann diesen Yentown-Club. Und das ist dann auch eine nächste Ebene dieses Films, dass nämlich der Film teilweise ein Musikfilm ist. Und hier wird ganz bewusst mit der Ästhetik dieser 90er Jahre MTV-Ästhetik gespielt. Also du hast sehr viel Handheld-Kameraaufnahmen, ja, schnelle Jump-Cuts und so weiter. Und man muss auch dazu sagen, dass diese Glico, das ist nicht einfach irgendeine Schauspielerin, das ist die Sängerin Chara, das ist eine, wie soll man sagen, die ist Anfang der 90er Jahre auf die Bühne gekommen und war ein bisschen so eine Trendsetterin, weil sie eine der ersten war, die im Mainstream so dieses selbstbestimmte Rebellen-Girl-Image hatte. Ja? Und sie ist auch eine sehr, sehr etwas ungewöhnliche Erscheinung, sehr, sehr eigene Stimme und ist irgendwie wie so ein ja, nicht burschikos, aber irgendwie wie so ein kleiner Junge, ein Wilder. Und das kann sie hier in dieser Rolle auch komplett ausleben. Und das verleiht eben diesem Film auch irgendeine eine ganz eigene, ja, Feeling ein bisschen. So wie diese Glico doch irgendwo die zentrale Figur ist. Genauso wie aber auch die AGH. Nur der Film bleibt irgendwie nicht bei diesen Figuren, sondern springt da in verschiedene Subplots. Wir haben nachher eben, du hast es schon angesprochen, aufgrund dieses Musiktapes, dann so ein Katz-Maus Konstrukt, wo dann die Gangster hinter diesem Tape hinterher sind und dann kommt dann irgendwie noch das Musikmanagement dazu und eine Klatschreporterin und so, also sehr, sehr verschachtelt. Und der Film verlässt dann zeitweise relativ lang seine Hauptfiguren und kommt aber dann wieder zurück. Und das finde ich funktioniert fantastisch. Also der Film dauert auch relativ lange, 2,5 Stunden, glaube ich. Und obwohl da so viel passiert, verliert er sich irgendwie nicht. Ja? Und irgendwie ist der ganze Film auch von seiner Machart eher, eben, ich habe es vorher angesprochen, mit diesen Jump Cuts und der frei beweglichen Kamera. Ja, es wirkt irgendwie, als wäre der Film nicht zu bändigen. Ja? Er ist nicht wirklich in eine Form pressbar. Und der tänzelt so ganz eigenwillig herum und mischt da angefangen von der Sprache, die Genres und Stimmungen und Atmosphären. Und das ist irgendwie sehr, sehr ganz eigen. Ja. Und es war für mich wirklich, ich habe den Film nicht als eine so toll ausgearbeitete Vision von Junji Iwai im Kopf gehabt. Ja. Wie hat dir eigentlich der Film gefallen? Also ich habe ihn irgendwann vor vielen, vielen Jahren, als ich die DVD gekauft habe, habe ich ihn wohl mal einmal gesehen und bin, glaube ich, bei eingeschlafen. Also ich konnte mich jedenfalls an fast nichts mehr erinnern. Und seit wir das jetzt festgelegt haben, dass wir den hier besprechen wollen, habe ich ihn jetzt gleich zweimal gesehen und fand ihn doch sehr, sehr gut. Also ja, ich finde das witzig, dass du das sagst mit dem Einschlafen, weil es ist auch ein Film, bei dem man einschlafen kann. Es ist ganz witzig, aber wenn man sich wirklich konzentriert oder es schafft, sich zu konzentrieren, dann ist der Film wirklich fantastisch. Also ich habe den jetzt auch, als ich ihn jetzt das erste Mal wieder gesehen hatte, wurde das durch zig Unterbrechungen immer mal wieder gestört. Und da hatte ich auch so ein bisschen Probleme, halt der eigentlichen Handlung zu folgen, weil halt so viel passiert. Ne, da hast du ja noch 1000 Nebenhandlungen und so weiter. Und da hatte ich dann auch teilweise wirklich den Überblick verloren, welche Figur jetzt warum was tut. Und das hat immer noch Spaß gemacht. Und beim zweiten Durchgang hatte ich dann halt endlich wirklich den Überblick, was ich da mir eigentlich anschaue. Und da fand ich ihn dann doch noch ein Stück besser, also schon sehr, sehr gut. Es ist irgendwie so eine, gerade diese Zeit im japanischen Kino, diese 90er-Jahre-Filme, da ist schon ziemlich tolles Zeug entstanden. Ist auch lustigerweise nicht der einzige Film, der sich so mit dieser Ausländerproblematik oder Thematik in Japan auseinandersetzt. Gerade in dieser Zeit gibt es eine Vielzahl an Filmen, die das zum Thema haben und die haben alle irgendwie so eine eigene, ja, so eine ganz seltsame Atmosphäre. Wir haben natürlich, was diese ganze Ausländerproblematik noch betrifft, eine ganz wundervolle Szene. Da geht es dann quasi darum, es wird gerade diese Liveband für den Club gegründet und da taucht ein Typ auf, der halt eindeutig vom Äußerlichen her eher westlich ist und der aber kein Wort Englisch spricht. Er spricht nur fließend Japanisch und stellt sich da quasi vor und erklärt seine Theorie über die Third Culture Kids, quasi Leute, die in Japan geboren sind, aber von anderen Nationen abstammen und nirgends so richtig dazugehören. Und da ist halt das Problem, wenn er sich in Japan irgendwie aufhält, bewegt, redet, dann behandeln ihn halt alle wie ein Ausländer. Aber er ist ja eigentlich für sein Empfinden Japaner und kann eigentlich auch gar nichts sein, weil wenn er jetzt irgendwie in die USA wollte, dann würde er da gar nicht ankommen, weil er kann halt kein Englisch. Was natürlich auch eine Problematik ist, die, glaube ich, jeder kennt, der mal länger in Japan war. Mhm. Und das betrifft ja auch, aktuell ist ja gerade wieder so eine Debatte gewesen wegen der quasi die Miss Japan oder irgendeine Missenwahl hat sie gewonnen und ihr Vater ist aber ein Afroamerikaner, glaube ich. Und kam dann natürlich, vorwiegend im Internet, haben sich viele Stimmen zu erkennen gegeben, die da meinten, naja, kann die überhaupt Japan repräsentieren, so wie sie aussieht? Und lustigerweise ein kleines, wie sagt man, Trivia für unsere Videospiel-liebenden Zuhörer. Der Typ, der Michael da gerade beschrieben hat, das ist übrigens die Stimme aus Crazy Taxi. Ach! Ja. Aber weil du ja auch erwähntest hier die ganze Geschichte mit der Band, Das war ja auch in den 90er Jahren, da kam ja so dieser große Indie-Band-Boom auf. Und da kam ja auch generell etliche neue Bands. Da gibt's auch von Shunji Iwai, der hat's, glaube ich, geschrieben und produziert einen Film namens Bandage. Genau, ich habe den dann nie gesehen. Das Ich hast fand du. den schön. Okay, ja. Der Film ist nämlich, die Regie ist nämlich von, mir fällt jetzt sein Name nicht ein, das ist ein Musikproduzent, der unter anderem eben auch die Musik für Yentown produziert hat. Und aus dem Film Yentown ist tatsächlich dann die Yentown Band hervorgegangen im Rahmen dieses Bandbooms der 90er Jahre. Und die Band ist unglaublich erfolgreich geworden. Ja. Und auch der Film selbst ist ein Box-Office-Hit gewesen, was eigentlich unfassbar ist, ja, wenn man sich ansieht, wo wir heute stehen. Ja, Ja. aber der hat ja doch auch relativ viel harte Kritik abbekommen, so wie ich das mitbekommen habe, gerade so von etwas älteren Semestern, die, glaube ich, mit dem Stil nicht so ganz glücklich waren. Also der ist ja schon sehr typisch 90er Jahre Musikvideo. Ja gut, es ist also die harte Kritik von alten Japanern, die kriegt jeder ab, der irgendwas außerhalb der Norm macht, glaube ich, Ja, ja. also das hat ja auch der Regisseur, glaube ich, selbst gesagt, dass er halt Filme machen will, die für ein junges Publikum interessant sind. Ja. Und gerade eben diese Figur der Glico ist eine ziemliche Ikone für diese Generation, die eben zu dieser Zeit Teenager waren. Also ich war öfters in Japan auf Stränden und da habe ich wirklich nicht nur einmal dieses Butterfly-Tattoo zwischen den Brüsten gesehen. Ja, aber letztendlich ist da ja auch relativ harte Kapitalismuskritik im Film. Fällt mir gerade so wieder ein. Weil eigentlich wird mit dem Geld niemand glücklich. Es bringt eigentlich immer nur Schlechtes mit sich. Genau, also die wollen hier nicht so viel spoilern, aber die, genau, also dieses, das, was sie eigentlich geeint hat, irgendwo, ja, die Suche nach dem Yen, das ist auch das, was das Ganze dann auch irgendwie auch auseinandertreibt, ja, auf verschiedenen Ebenen. Und das ist auch sehr toll konstruiert. Ich habe es vorher kurz angesprochen. Es kommen dann, also es wirken dann verschiedene Kräfte von außen ein, nicht auf diese Aus- oder Slum-Bewohner. Und ja, es ist auf jeden Fall alles irgendwo auf das Geld zurückzuführen. Ja, ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass obwohl dieses Eckchen, wo die wohnen, Aozora heißt, nie ein blauer Himmel zu sehen ist? Ist mir nicht aufgefallen, ja, aber es macht Sinn, ja. Ich habe beim zweiten Mal drauf geachtet, da gab es nie einen. Okay. Ja. Hat aber vielleicht auch mit dem visuellen Stil von Iwai zu tun, weil er ja sehr gerne so Sepia-Töne einsetzt, ja, also Bildfilter. Ja. Und auch genau, das ist mir auch aufgefallen, der visuelle Stil ist auch teilweise angelehnt ein bisschen an so 60er, 70er Jahre Avantgarde-Kunstfilme, vor allem die von Shuji Terayama. Das ist so ein bisschen der Urvater des japanischen Avantgarde-Theaters, der auch sehr viele Filme gedreht hat. Und der hat immer so Regenbogenfarbverläufe über die Kamera gelegt, glaube ich, direkt. Und das ergibt dann so einen eigenen Look. Und da hast du zum Beispiel eine Szene am Anfang des Films, die also eindeutig eine Anspielung darauf ist. Also auch visuell, wir haben es vorher auch kurz angesprochen, ist der Film sehr toll. Ja? Und auch dieses ganze Set. Und allein schon diese Location zu haben, ja, dieses wirklich diese Wüste und am Horizont siehst du da die Wolkenkratzer, das ist, würde man heutzutage nur mit CGI noch machen. Und da habe ich jetzt noch nachgelesen, weil mich hat interessiert, wo das überhaupt gedreht worden ist, weil ich würde nichts einfallen, wo man das finden würde, könnte in Japan. Aber das ist auch ganz interessant, nämlich, das ist in Odaiba gedreht und Odaiba ist so ein, ja, so ein, so das gehört zum Standardprogramm des Tokio-Touristen. Das ist eine künstlich angelegte Insel in der Bucht von Tokio, das ja mehr oder weniger wirklich das Maximum an Modernität von Tokio zeigt, also von den Gebäuden her und so weiter. Und der Film ist eben 1996 erschienen und in der Zeit war dieses Bauprojekt, dieses Megabauprojekt Odaiba gerade im vollen Gange, bis es dann zu einem Halt kam, weil nach und nach die Baufirmen bankrott gingen. Und das hat irgendwie so temporär dieses, ja, dieses halbfertige Ding, diese Lücke eigentlich zwischen dieser neuen Welt und der bereits bestehenden Megacity Tokio hinterlassen. Und das ist ja ein glücklicher Zufall, weil die das habe ich auch gelesen, nämlich, dass die eigentlich ursprünglich vorhatten, den Film in Shanghai oder Hongkong zu drehen, ja, weil es eben dieser Ästhetik da am nächsten kommt. Und aufgrund dieser Entwicklungen haben sie es dann sogar in Tokio drehen können. Warst du eigentlich mal auf Odaiba? Ja, wenn es sein musste. Ja, ja, also mir gefällt es im Film eigentlich besser. Also ich glaube, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Yentown, aka Swallowtail Butterfly, ein sehr ungewöhnlicher Mix, ein sehr außergewöhnlicher Film, der tollerweise am deutschsprachigen DVD-Markt erschienen ist. Wieder mal von Rapid Eye Movies. Und ich muss wirklich sagen, das ist eine Seltenheit, dass sowas erhältlich ist. Generell finde ich es halt ein bisschen komisch, dass von Junji Iwai eigentlich kaum was irgendwie im Westen erhältlich ist. Ja, ist eigentlich seltsam, weil auch seine anderen Filme, vor allem Love Letter und All About Lily Shushu und Han und Alice, das sind alles an dieser Stelle wirkliche Empfehlungen, extrem schwer zu beziehen, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Und er selber ist auch ein bisschen so ein Mysterium, ja. Er ist ja da ewig verschwunden gewesen, hat nichts mehr gemacht und taucht dann irgendwie wieder auf. Jetzt gerade hat er so einen Anime gemacht, so ein Prequel zu diesem Han und Alice. Und davor irgendwie so einen kanadischen Vampirfilm und ich angeblich wohnte auch irgendwie in Amerika und das ist ganz seltsam. Hast du den kanadischen Vampirfilm gesehen? Nein, das habe ich mir nicht getraut. Nein. ich habe ihn gesehen, ich fand ihn zumindest nicht schlecht. Ich verstehe, okay. Vielleicht bei der nächsten Vampirwelle dann. Aber auf jeden Fall diese Coming-of-Age-Sachen, Identitätssuche und so, das ist alles sehr zu empfehlen, was er da produziert hat. Mhm. Okay, dann bedanke ich mich, Michael, für deine Zeit. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Ja, war mir eine Freude. Michaels Podcast heißt Das Kompendium des Unbehagens. Sollte, glaube ich, einfach zu finden sein mit diesem Titel. Hört mal rein. Wie gesagt, ab nächster Woche wieder Memo mit an Bord. Schaut vorbei auf kinochiwa.de. Da gibt es übrigens auch immer Links zu den besprochenen Filmen auf Amazon. Und wir würden uns außerdem sehr freuen, beziehungsweise würdet ihr uns sehr helfen, wenn ihr unserem Podcast auf iTunes Sternchen schenken würdet oder sogar die Zeit findet, uns eine kleine Bewertung zu schreiben. Das war's und wir hören uns nächstes Mal. Ciao!